Am 18. September 1973 wollte La Quinta Rueda anlässlich des Jahrestages der Unabhängigkeit Chiles eine Sonderausgabe herausbringen, auf deren Mittelseiten in dicken Schlagzeilenlettern das prämierte Gedicht abgedruckt werden sollte. Eine Woche vor diesem spannungsgeladenen Datum träumte Mario, die Skizze in Blei von Pablo Neftali Jiménez González habe das Zepter gewonnen und Pablo Neruda persönlich überreiche ihm die frische Rose und den Scheck. Aus diesem paradiesischen Zustand riss ihn ein hartnäckiges Klopfen am Fenster. Fluchend tastete Mario sich durchs Zimmer. Als er das Fenster geöffnet hatte, erkannte er den in einem Poncho gehüllten Telegraphisten, der ihm brüsk ein Miniradio unter die Nase stieß, aus dem ein bekannter deutscher Marsch ertönte. »Alte Kameraden!« Wie zwei traurige Trauben hingen Cosmes Augen im nebligen Grau des Morgens. Wortlos und mit unveränderten Gesichtszügen drehte er an der Senderwahl, doch auf allen Frequenzen quoll dieselbe kriegerische Musik mit ihren Pauken, Trompeten, Tuben und Hörnern aus dem kleinen Lautsprecher. Er hob die Schultern und endlos langsam und zögernd verstaute er das Radio unter seinem alten Poncho. Schwerfällig sagte er, »Ich verschwinde.« Mario fuhr sich mit der Hand durch die Mähne, griff sich den Seemannspullover, sprang aus dem Fenster und rannte zum Motorroller. »Ich hole die Post für den Dichter«, rief er. Der Telegraphist stellte sich ihm entschlossen in den Weg und hielt mit beiden Händen den Lenker des Motorrollers fest. »Willst du dich umbringen?« Beide blickten zum verhangenen Himmel hinauf und sahen über sich drei Hubschrauber in Richtung Hafen fliegen. »Gib mir die Schlüssel, Chef!« schrie Mario und ließ zum Dröhnen der Hubschrauber den Motor seiner Vespa laufen. Don Cosme gab sie ihm, hielt seine Hand aber fest und hinterher wirf sie ins Meer. »So können wir diesen Saukerlen wenigstens noch eins auswischen.« In San Antonio hatte die Armee alle öffentlichen Gebäude besetzt. Auf allen Balkonen pendelten die Läufe von Maschinengewehren lauernd hin und her. Die Straßen waren wie leer gefegt. Noch bevor Mario zum Postamt kam, hörte er von Norden her Schüsse, zuerst einzelne, später ganze Salven. An der Tür stand vor Kälte zusammengekrümmt ein Rekrut und rauchte. Als Mario mit klimpernden Schlüsseln zu ihm trat, nahm der Soldat Haltung an. »Was willst du denn hier?« sagte er und zog den letzten Rauch aus seinem Stummel. »Ich arbeite hier.« »Was denn?« »Briefträger.« »Geh lieber wieder nach Hause. Ich muss erst die Briefe holen.« »Verrückt! Auf den Straßen sind alle am Schießen und du noch hier.« »Ist eben meine Arbeit.« »Gut. Nimm die Briefe und hau ab, verstanden?« Am Sortiertisch durchwühlte Mario die Post und legte fünf Briefe für den Dichter heraus. Dann ging er zum Telex, hob den Papierstreifen hoch, der sich wie ein Läufer auf den Boden ergoss, und zählte an die 20 Telegramme für den Dichter. Mit einem Ruck riss er den Streifen ab, rollte ihn über seinem linken Arm zusammen und stopfte ihn zu den Briefen in die Tasche. Die Schüsse waren jetzt wieder verstärkt vom Hafen her zu hören, während der Junge prüfend seinen Blick über den militanten Wandschmuck Don Cosmes schweifen ließ. Das Bild von Salvador Allende konnte hängen bleiben, denn solange die Gesetze nicht geändert waren, blieb er Präsident von Chile, selbst wenn er tot sein sollte. Aber der wirre Bart von Karl Marx und die brennenden Augen von Che Guevara mussten weg. Sie verschwanden in der Posttasche. Bevor er den Raum wieder verließ, tat Mario etwas, das seinen Chef in größter Niedergeschlagenheit noch erfreut hätte. Er setzte sich seine Briefträgerdienstmütze auf und verbarg unter ihr das wirre Durcheinander seiner Mähne, die ihm angesichts des Haarschnitts des Soldaten jetzt eindeutig konspirativ vorkam. »Alles in Ordnung?« fragte ihn der Rekrut, als er herauskam. »Alles in Ordnung. Hast dir deine Briefträgermütze aufgesetzt, hä?« Mario befühlte sekundenlang den harten Filzrand, als wolle er sich vergewissern, dass seine Haare auch wirklich alle Platz gefunden hatten, und zog sich dann voller Verachtung den Schirm tief in die Stirn. »Der Kopf ist von jetzt an nur noch als Mützenhalter zu benutzen.« Der Soldat befeuchtete mit der Zungenspitze die Lippen, steckte sich eine neue Zigarette zwischen die Schneidezähne, nahm sie für einen Moment wieder heraus, um einen goldbraunen Tabakskrümel auszuspucken, und aus seinem Militärträger starrend sagte er, ohne Mario anzusehen: »Hau ab, Bürschchen!« Vor Nerudas Haus hatten Soldaten eine Straßensperre errichtet, hinter der ein Militärlastwagen mit geräuschlos sich drehendem Blinklicht stand. Es regnete leicht. Ein kalter, feiner Küstenregen, der eher lästig wirkt als nass ist. Der Briefträger nahm eine Abkürzung und machte sich, eine Wange in den Lehm gepresst, von der Höhe eines kleinen Hügels aus ein Bild von der Lage. Die Straße, die am Haus des Dichters vorbeiführte, war nach Norden hin abgesperrt und wurde in der Nähe des Bäckerladens von 3 Rekruten bewacht. Wer über dieses Stück Straße kam, wurde von den Soldaten durchsucht. Sie lasen jedes Papierchen in der Brieftasche, eher darauf bedacht, die Langeweile zu vertreiben, die ihr Dienst an einer bedeutungslosen Bucht mit sich brachte, als die nötige Aufmerksamkeit für die Überwachung aufzubringen. Wer eine Einkaufstasche dabei hatte, wurde ohne Gewalt gezwungen, den Inhalt einzeln vorzuzeigen. Waschmittel, einen Karton Macaroni, eine Dose Tee, Äpfel, ein Kilo Kartoffeln. Danach wurde man mit einer missmutigen Handbewegung weitergeschickt. Obwohl alles für ihn völlig neu war, hatte das Verhalten der Soldaten für Mario etwas ganz Gewöhnliches. Die Rekruten standen stramm oder beschleunigten ihre Bewegungen nur, wenn in gewissen Abständen ein Leutnant mit Schnauzbart und drohender Befehlsstimme nach dem Rechten sah. Mario blieb bis Mittag und beobachtete, was vor sich ging. Dann kletterte er vorsichtig hinunter, ließ den Motorroller zurück, umrundete die jetzt fremd wirkenden Häuser in weitem Bogen, stieß in Höhe der Mole wieder auf den Strand und lief barfuß über den Sand direkt unterhalb der Steilküste zu Nerudas Haus. In einer Höhle bei den Dünen versteckte er den Postsack hinter einem Felsblock mit scharf zackigen Kanten und breitete sehr vorsichtig und so gut es die unablässig herandonnernden und den Strand abkämmenden Hubschrauber zuließen, die Rolle mit den Telegrammen aus und las sie eine ganze Stunde lang durch. Danach knüllte er das Papier zusammen und verbarg es unter einem Stein. Die Entfernung zum Glockenturm im Garten war nicht groß. Es ging allerdings steil bergauf. Noch einmal wurde er von den vorüberfliegenden Flugzeugen und Hubschraubern aufgehalten, die Möwen und Pelikane längst ins Exil getrieben hatten. Mit den beharrlich kreisenden Propellern und der Leichtigkeit, mit der sie plötzlich über dem Haus des Dichters wie reglos in der Luft schwebten, erinnerten sie Mario an beutewitternde Bestien oder an ein unersättliches Späherauge. Er unterdrückte sein Verlangen, den Hügel zu erklimmen, da er Gefahr lief, entweder abzustürzen oder von den Wachsoldaten auf der Straße entdeckt zu werden. Mario bewegte sich langsam im Schatten der Wolken vorwärts. Die Dämmerung war noch nicht hereingebrochen, und so schien ihm der Steilhang geschützter zu sein, auf den nicht das Licht der Sonne traf, das ab und zu durch die Wolkendecke brach und die Scherben zerbrochener Flaschen und die glatte Oberfläche der Kiesel am Strand aufblitzen ließ. Als er den Glockenturm erreicht hatte, hätte er jetzt ein Wasserbecken gewünscht, um sich die Kratzer an den Wangen und vor allem die Handflächen kühlen zu können, in deren blutigen Rissen der Schweiß brannte. Mario spähte zur Terrasse hinüber. Da sah er Mathilde, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick im Rauschen des Meeres versunken. Sie wandte den Kopf und sah den Briefträger, der ihr Zeichen machte und gleichzeitig einen Finger auf seine Lippen legte, damit sie still bleibe. Mathilde wusste, dass das Stück bis zum Zimmer des Dichters von den Posten an der Straße nicht eingesehen werden konnte, und wies Mario mit einer Bewegung ihrer Augen zum Schlafzimmer. Einen Moment lang musste er in der halb geöffneten Tür verharren, um den Dichter in dem nach Medizin, Salben und feuchten Holz riechenden Dämmerlicht erkennen zu können. Wie der zögernde Besucher einer Kirche, erschüttert von Nerudas mühsamem Atem, der nicht fließend kam, sondern ihm eher die Kehle zu zerreißen schien, ging Mario behutsam über den Teppich und trat an das Bett. »Don Pablo«, flüsterte er so leise, als wolle er seine Stimme dem sanften Licht der mit einem blauen Handtuch verhängten Nachtischlampe anpassen. Ihm war, als hätte ein Schatten seiner selbst gesprochen. Mühsam hob sich Nerudas Schattenriss aus dem Bett und seine matten Augen tasteten sich durch die Dämmerung. »Mario?« »Ja, Don Pablo.« Der Dichter streckte seinen kraftlosen Arm aus, aber der Briefträger nahm die Bewegung in diesem Spiel leerer Umrisse nicht wahr. »Komm näher, Junge.« Als Mario neben ihm stand, drückte der Dichter das Handgelenk seines Freundes mit der Kraft eines Fiebernden und bedeutete ihm, sich am Kopfende hinzusetzen. »Ich wollte heute Morgen schon kommen, aber es ging nicht. Das Haus ist von Soldaten umstellt. Sie haben nur den Arzt durchgelassen.« Ein schwaches Lächeln öffnete dem Dichter die Lippen. »Ich brauche keinen Arzt mehr, mein Junge. Es wäre besser, man schickte mir gleich den Totengräber ins Haus.« »Sagen Sie nicht sowas, Don Pablo.« »Totengräber ist kein schlechter Beruf, Mario. Erinnerst du dich, wie Hamlet in seiner Betrachtung vertieft ist und der Totengräber ihm rät, zerbrich dir nicht den Kopf, such dir lieber eine stramme Magd?« Der Junge erkannte jetzt auf dem Nachttisch eine Tasse, die er auf eine Geste Nerudas hin ihm an die Lippen führte. »Wie fühlen Sie sich, Don Pablo?« »Wie mit einem Bein im Grab, aber sonst ganz gut.« »Wissen Sie, was draußen vor sich geht?« »Mathilde versucht, alles von mir fernzuhalten, aber ich habe ein japanisches Miniradio unterm Kopfkissen.« Er holte tief Luft und stieß dann zitternd hervor. »Mann, mit diesem Fieber fühle ich mich wie ein Fisch, der in der Pfanne brät.« »Ach, das vergeht wieder, Dichter.« »Nein, mein Junge, das Fieber vergeht nicht. Ich bin es, der am Fieber vergeht.« Mit einem Zipfel des Bettlakens trocknete ihm der Briefträger den Schweiß, der Neruda von der Stirn auf die Wimpern tropfte. »Es ist schlimm, was Sie haben, Don Pablo?« »Da wir schon bei Shakespeare sind, will ich dir mit den Worten Mercutius antworten, als ihn Tybalts Schwert durchbohrt. Die Wunde ist nicht so tief wie ein Brunnen und nicht so breit wie eine Kirchentür, aber es reicht eben hin. Fragt morgen nach mir und ihr werdet einen stillen Mann an mir finden.« »Don Pablo, bitte, legen Sie sich wieder hin. Hilf mir auf und bring mich ans Fenster. Ich kann nicht. Doña Mathilde hat mich hereingeschickt, damit ich bin dein Kuppler, Zuhälter und Pate deines Kindes. Im Namen dieser mit dem Schweiße meiner Feder verdienten Titel fordere ich dich auf, mich ans Fenster zu bringen.« Mario versuchte, den Dichter zurückzuhalten und hielt ihn an den Handgelenken fest. Seine Halsschlagader hüpfte wie ein Tier. »Draußen weht ein kalter Wind, Don Pablo. Kalt ist relativ. Wenn du wüsstest, welch eisiger Wind durch meine Knochen weht. Der endgültige Todesstoß, mein Junge, ist gletscherklar und scharf. Bring mich ans Fenster.« »Bleiben Sie liegen, Dichter. Was hast du mir zu verbergen? Ist das Meer vielleicht nicht mehr da, wenn ich aus dem Fenster sehe? Haben Sie das auch geholt? Haben Sie mich auch in einen Käfig gesperrt?« Mario quollen Tränen aus den Augen und ihm war, als würde seine Stimme ersticken. Langsam fuhr er sich mit den Fingern über seine Wange und steckte sie dann wie ein Kind in den Mund. »Das Meer ist da, Don Pablo.« »Ja, worauf wartest du da noch?« stöhnte Neruda mit flehendem Blick. »Bring mich ans Fenster.« Mario schob seine Hände unter die Arme des Poeten und hob ihn langsam in die Höhe, bis Neruda aufrecht an seiner Seite stand. Aus Angst, der Kranke könne zusammenbrechen, presste er ihn so fest an sich, dass er auf seiner eigenen Haut den Weg der Fieberschauer verfolgen konnte, die den Kranken erschütterten. Wie ein einziger schwankender Mensch bewegten sie sich auf das Fenster zu, und obwohl der Junge den schweren blauen Vorhang zur Seite zog, wollte er nicht sehen, was er in den Augen des Dichters bereits erblicken konnte. Rot peitschte eine Signallampe Nerudas Gesicht. »Ein Krankenwagen«, lächelte der Dichter, den Mund voller Tränen. »Warum nicht gleich ein Leichenwagen?« »Man wird sie in ein Hospital nach Santiago bringen. Doña Mathilde packt schon ihre Sachen.« »In Santiago gibt es kein Meer, nur Schneider und Chirurgen.« Der Dichter ließ seinen Kopf gegen das Fenster sinken und das Glas beschlug von seinem Atem. Sie glühen ja, Don Pavlo. Plötzlich hob der Dichter seine Augen zur Decke, als beobachte er etwas zwischen den Deckenbalken, was den Namen seiner toten Freunde trug. Ein neuerlicher Fieberschauer zeigte dem Briefträger an, dass Nerudas Temperatur stieg. Er wollte Mathilde herbeirufen, aber ein Soldat zog die Aufmerksamkeit auf sich, der dem Fahrer des Krankenwagens ein Papier übergab. Wie unter einem plötzlichen Asthmaanfall schleppte sich Neruda zum anderen Fenster, und wie Mario ihn jetzt stützte, merkte er, dass die ganze Kraft, die dieser Körper noch hatte, in seinem Kopf wohnte. Das Lächeln und die Stimme des Poeten waren schwach, als er, ohne Mario anzusehen, zu ihm sprach. »Sag mir eine schöne Metapher, Junge, damit ich beruhigt sterben kann.« »Mir fällt jetzt keine Metapher ein, Dichter. Aber hören Sie gut zu, was ich Ihnen zu sagen habe.« »Ich höre, mein Sohn. Gut. Heute sind über 20 Telegramme für Sie gekommen. Ich wollte sie Ihnen bringen, aber da das Haus umstellt ist, musste ich sie zurücklassen. Sie müssen mir verzeihen, was ich getan habe, aber es gab keinen anderen Weg.« »Was hast du getan?« »Ich habe alle Telegramme gelesen und auswendig gelernt, um sie Ihnen vorsagen zu können.« »Woher kommen Sie?« »Von überall her. Soll ich mit dem aus Schweden beginnen?« »Ja. Los.« Mario machte eine Pause, um seinen Speichel hinunterzuschlucken, während der Neruda sich eine Sekunde lang von ihm löste, um Halt am Fenstergriff zu suchen. Gegen die vom Salz und Sand getrübten Scheiben schlug eine Böe, die das Fenster erzittern ließ. Mario sah starr auf eine aus einem Tonkübel gerissene Blume und sorgsam bedacht, die Worte der verschiedenen Telegramme nicht durcheinander zu bringen, zitierte er den ersten Text. »Trauer und Entrüstung wegen Tod Präsident Allendes. Volk und Regierung bieten Asyl, Dichter Pablo Neruda in Schweden.« »Weiter«, sagte der Dichter. Er spürte, wie ihm Schatten in die Augen stiegen, die wie Katarakte oder galoppierende Geister die Scheiben zu durchbrechen suchten, um sich mit verschwommenen Körpern zu vereinigen, die man draußen aus dem Sand sich erheben sah. »Mexiko stellt Flugzeug dem Dichter Neruda und Familie. Jederzeit ausfliegen«, sprach Mario, wissend, schon nicht mehr gehört zu werden. Nerudas Hand lag zitternd auf dem Fenstergriff. Vielleicht wollte er das Fenster öffnen, aber zwischen seinen verkrampften Fingern pochte dieselbe zähflüssige Materie, die durch seine Adern rann und seinen Mund mit Speichel füllte. Draußen in der metallischen Brandung, die den Widerschein der Hubschrauberpropeller zerriss und dabei die silbernen Fische in einem flimmenden Staubschleier auflöste, glaubte er, ein Regenhaus zu sehen, aus Wasser gebaut. Ein unberührbar feuchtes Holz, ganz Haut, ein Bild, das ihm innerlich ganz vertraut war. Ein flüsterndes Geheimnis enthüllte sich ihm jetzt im bebenden Keuchen seines Blutes, des schwarzen Wassers des Werdens, der dunklen Geschäftigkeit aller Wurzeln, der geheimen Goldschmiede vollendet schöner Nächte, enthüllte sich ihm die endgültige Gewissheit eines Magmas, dem alles angehörte, dass alle Worte immer suchten, belauerten und umkreisten, ohne es zu benennen oder es schweigend zu bezeichnen. »Sicher ist nur, dass wir atmen und aufhören zu atmen«, hatte der junge Dichter aus dem Süden gesagt und ihm zum Abschied die Hand gereicht, mit der er auf einen Korb voller Äpfel unter dem Nachttisch des Todes gedeutet hatte. Sein Haus im Angesicht des Meeres und das Haus aus Wasser, das jetzt hinter den Fenstern emporschwebte, die auch Wasser waren, seine Augen, die auch das Haus der Dinge waren, seine Lippen, die das Haus der Worte waren und sich jetzt schon voller Glück benetzten mit eben demselben Wasser, das eines Tages in den Sarg seines Vaters gedrungen war, nachdem es von Balustraden umgebene Betten und andere Tote durchflossen hatte um das Leben und den Tod des Dichters zu entzünden mit einem Geheimnis, das sich ihm jetzt offenbarte, mit der Schönheit und dem nichts eigentümlichen blinden Zufälligkeit. Ein Lavastrom von Toten mit verbundenen Augen und blutenden Handgelenken legte ihm ein Gedicht auf die Lippen, von dem er schon nicht mehr wusste, ob er es sagte, das Mario aber deutlich vernahm, als der Dichter das Fenster öffnete und der Wind die Halbschatten vertrieb. Vom Himmel umhüllt kehre ich zurück zum Meer. Das Schweigen zwischen einer Welle und der nächsten begründet eine gefährliche Unsicherheit. Das Leben stirbt, das Blut besänftigt sich, bis die neue Bewegung durchbricht und die Stimme der Unendlichkeit wieder erschallt. Mario umschlang Neruda von hinten mit seinen Armen, bedeckte mit den Händen dessen wahnhaft fiebernde Pupillen und sagte: »Sterben Sie nicht, Dichter.« Der Krankenwagen brachte Pablo Neruda nach Santiago. Auf dem Weg dorthin waren Polizeisperren und Militärkontrollen zu umfahren. Am 23. September 1973 starb der Dichter im Hospital von Santa Maria. Während er im Sterben lag, wurde sein Haus in der Hauptstadt am Hang des San Cristobal-Berges geplündert. Die Fensterscheiben wurden eingeworfen und das Wasser aus den aufgedrehten Wasserhähnen verursachte eine Überschwemmung. Zwischen den Trümmern barte man den Dichter auf. Die Frühlingsnacht war kalt und die Bewacher am Sarg tranken bis zum Morgengrauen einen Kaffee nach dem anderen. Gegen 3 Uhr morgens stieß ein schwarz gekleidetes Mädchen zu ihnen, das sich über die Ausgangssperre hinweggesetzt hatte und über den Hügel zum Haus geschlichen war. Der neue Tag zog mit bedeckter Sonne herauf. Von San Cristobal bis zum Friedhof schlossen sich immer mehr Menschen dem Trauerzug an. Und als sie an den Blumenläden des Mapocho vorüberzogen, erscholl ein Sprechchor zu Ehren des toten Dichters und ein anderer zu Ehren des Präsidenten Allende. In Alarmbereitschaft versetzte Militäreinheiten säumten drohend den Zug mit gefällten Bajonetten. Die Trauernden am Grab stimmten die Internationale an. Mario Jiménez erfuhr vom Tod des Dichters aus dem Fernseher in Doña Rosas Restaurant. Die Nachricht wurde von einem feisten Sprecher bekannt gegeben, der vom Ableben einer nationalen und internationalen Ruhmesgestalt sprach. Es folgte eine kurze Biografie bis zur Nobelpreisverleihung, nach der ein knappes Kommuniqué verlesen wurde, mit dem die Militärjunta ihrer Betroffenheit über den Tod des Dichters Ausdruck verlieh. Rosa, Beatrice und selbst Pablo Neftali waren von Marios Schweigen so betroffen, dass sie ihn in Ruhe ließen. Das Geschirr vom Abendessen wurde abgewaschen, dem letzten Touristen, der den Nachtbus nach Santiago zu nehmen sich anschickte, wurde lustlos Lebewohl gesagt. Endlos lange schwamm der Teebeutel im kochenden Wasser und winzige Speisereste wurden mit den Fingernägeln vom Wachstuch gekratzt. In der Nacht konnte der Briefträger nicht schlafen, die Stunden vergingen mit an die Decke geheftetem Blick, ohne dass ein einziger Gedanke Mario heimsuchte. Gegen 5 Uhr morgens hörte er, dass Autos vor der Tür bremsten. Als er aus dem Fenster sah, winkte ihm ein Mann mit Schnauzbart, er solle herauskommen. Mario zog seinen Seemannspullover über und trat aus dem Haus. Neben dem Mann mit Schnauzbart und Halbglatze stand ein junger Kerl mit kurzem Haar, Regenmantel und auffällig dickem Krawattenknoten. »Sind Sie Mario Jiménez?« fragte der mit dem Schnauzbart. »Ja, Senor. Mario Jiménez, Briefträger von Beruf?« »Briefträger, Senor.« Der junge Mann im Regenmantel zog ein graues Kärtchen hervor und warf einen kurzen Blick darauf. »Geboren am 7. Februar 1952?« »Ja, Senor.« Der Jüngere sah den Älteren an und dieser sagte, »Gut, Sie müssen mitkommen.« Der Briefträger wischte sich seine Handflächen an der Hose ab. »Warum, Senor?« »Wir haben Ihnen ein paar Fragen zu stellen«, sagte der Mann mit dem Schnauzbart, während er sich eine Zigarette zwischen die Lippen klemmte und seine Taschen abklopfte, als suche er nach Streichhölzern. Er sah, dass Mario seine Augen auf ihn gerichtet hielt. »Eine Routineangelegenheit«, setzte er hinzu und bat seinen Begleiter mit einer Geste um Feuer. Der schüttelte den Kopf. »Sie haben nichts zu befürchten«, sagte der im Regenmantel. »Hinterher können Sie wieder nach Hause gehen«, sagte der mit dem Schnauzbart und fuchtelte mit seiner Zigarette nach jemandem, der seinen Kopf aus dem Fenster eines der beiden Autos ohne Kennzeichen streckte, die mit laufendem Motor am Straßenrand hielten. »Nur eine Routineangelegenheit«, wiederholte der junge Mann im Regenmantel. »Sie beantworten ein paar Fragen und können dann wieder nach Hause«, sagte der Mann mit dem Schnauzbart und ging zu dem Mann im Wagen hinüber, der jetzt ein goldenes Feuerzeug aus dem Fenster hielt. Der Mann mit dem Schnauzbart beugte sich hinunter und mit einem einzigen Druck auf das Feuerzeug ließ der Abgeordnete Labbé eine kräftige Flamme emporschießen. Mario sah, wie der Mann mit dem Schnauzbart sich aufrichtete, die Spitze seiner Zigarette durch einen tiefen Zug aufglühen ließ und dem jungen Mann im Regenmantel ein Zeichen gab, mit Mario zum anderen Wagen zu gehen. Der junge Mann im Regenmantel rührte Mario nicht an. Er wies nur in die Richtung des schwarzen Fiat. Das Auto des Abgeordneten Labbé fuhr langsam los und Mario ging mit seinem Begleiter zum anderen Wagen. Am Steuer saß ein Mann mit Sonnenbrille und hörte Nachrichten. Als er einstieg, hörte er, wie der Sprecher sagte, Einheiten der Armee hätten den Verlag Quimantu besetzt und mehrere subversive Zeitschriften beschlagnahmt, unter ihnen Nosotros los Chilenos, Paloma und La Quinta Rueda. Epilog. Jahre später las ich in der Zeitschrift Hoy, dass ein Kulturredakteur von La Quinta Rueda aus seinem Exil in Mexiko nach Chile zurückgekehrt war. Es war ein alter Schulkamerad von mir. Ich rief ihn an und vereinbarte ein Treffen mit ihm. Wir sprachen allgemein über Politik und besonders über die Möglichkeit, ob Chile eines Tages wieder demokratisch werde. Er langweilte mich eine ganze Weile mit seinen Erlebnissen aus dem Exil und nach dem dritten Kaffee fragte ich ihn, ob er sich zufällig an den Namen des Autors des prämierten Gedichtes erinnere, das La Quinta Rueda am 18. September im Jahre des Putsches veröffentlicht haben musste. »Natürlich«, antwortete er, »das war ein ganz ausgezeichnetes Gedicht von Jorge Taller.« Ich trinke meinen Kaffee schwarz, habe aber die Angewohnheit, mit dem Kaffeelöffel ständig in der Tasse herumzurühren. »Erinnerst du dich vielleicht noch an einen Text«, fragte ich weiter, »der dir möglicherweise wegen seines ausgefallenen Titels noch im Ohr klingt? Skizze in Blei von Pablo Neftalí Jiménez González.« Mein Freund nahm den Zuckerstreuer und hielt ihn einen Moment nachdenklich in der Hand. Dann schüttelte er den Kopf. Er erinnerte sich nicht. Er hob den Zuckerstreuer über meine Kaffeetasse, doch ich bedeckte sie schnell mit der Hand. »Nein, danke«, sagte ich. »Keinen Zucker«,